SWR 2 Hörspiel am Sonntag. Die düstere Prophezeiung, dass der Weltuntergang bevorstehe, hat die Menschen in früheren Jahrhunderten aufs Tiefste erschreckt. Doch am Ende des 20. Jahrhunderts breitete sich keine verstörende Weltuntergangsstimmung aus. Vielleicht, weil der Mensch aktiv an seiner Vernichtung und zugleich an der Verlängerung seines Lebens arbeitet. Das Motto einer Verdrängungs- und Überlebensstrategie könnte lauten: Der Weltuntergang findet nicht statt. Wirtschaftsenthusiasten machen diese Haltung, die das wahre Ausmaß der Katastrophe ignoriert, möglich. Die Frankfurter Autorin Ria Endres versucht in ihrem Hörspiel »Der Weltuntergang findet nicht statt« das Gespräch mit dem Unheimlichen einzukreisen. Manager und Mäzene bedienen sich der Figur eines Propheten, um die Masse zu unterhalten. Die Devise lautet: Erst mit der Aussicht auf das endgültige Ende lässt sich das Restleben so richtig vermarkten. Hörspiel von Ria Endres. Erstens: Das alte Lied von der Erde. Hört ihr das Knacksen, das Knirschen, das Ächzen, das Aneinanderschaben der Erdschalen, das Versickern der Wasser, das Malmen, mit dem die Meere die Küsten abnagen, die Geburt der Stürme, das Seufzen der ausbrechenden Feuer, das Tiergestöhn, die gute alte Erde, oh Gott, die Zeichen, die Welt geht unter, ihr Manager! Warum flüstern Sie? Wovon reden diese Mäzene? Zum Teufel! Lassen Sie Gott aus dem Spiel. Sie haben Verantwortung. Sie verteilen die Gelder. Sie genießen das Leben. Die Welt geht immer unter. Eine Welt, die nicht untergeht, gibt es nicht. Solange die Welt untergeht, existiert sie auch. Was sollen wir hören? Was hätten wir nicht gehört? Wenn jemand das Gras wachsen hört, dann wir. Blutrote Gestirne. Tiere mit drei Köpfen. Kinder werden ohne Wirbelsäule geboren auf dieser Erde. Dafür mit zwei Herzen, mit zerfressenen Gehirnen, mit Wolfsrachen, ohne Haut. Giftschwaden in der Luft. Verfluchtes Essen. Vergiftete Brunnen. Killerbakterien. Die Virenpest. Knirschende Seelen. Wir können doch nicht tatenlos zuhören. Unternehmt etwas. Nicht während der Urlaubszeit. Sie sprechen von notwendigen Verlusten. Sie haben die Kunst unterstützt, die Wirtschaft, arme Politiker, die notleidende Tierwelt. Also unterstützen Sie uns bei der Verhinderung des Weltuntergangs. Generös, wenn wir bitten dürfen. Wir arbeiten an Lösungen, dazu sind wir da. Sorgen Sie für gute Laune, schränken Sie die Horrorprogramme ein. Dann verkaufen Sie auch wieder besser und können Ihr Mäzenatentum auf uns konzentrieren. Es steckt eine Menge Geld im Spektakel. Wir bringen es Ihnen. Also seid unsere Mäzene. Uns platzen die Wechsel. Wir leben auf Pump. Unsere virenverseuchten Computer spielen verrückt. Das Internet bricht zusammen. Falls irgendwo Geld auftaucht, ist es Falschgeld. Das sind die wahren Zeichen. Blutrote Tiere. Gestirne mit drei Köpfen. Giftschwaden ohne Wirbelsäulen, dafür mit zwei Herzen. Wolfsrachen, zerfressenen Gehirnen, ohne Haut. Vergiftetes Essen. Verfluchte Brunnen. Killerviren. Bakterienpest. Tut etwas. Dazu sind der Katastrophenschutz da und die Psychoanalyse. Verlieren Sie nicht den Verstand. Einer mit Köpfchen verliert den Verstand nur, wenn er sein Köpfchen vergolden kann. Ohne Auftrag läuft nichts. Feiern Sie Ihren Weltuntergang. Machen Sie eine Sack- und Asche-Party. Euer letztes Wort? Nichts ohne Auftrag. Nichts ohne Vorauszahlung. Nichts ohne großzügiges Mäzenatentum. Nichts ohne freie Hand. Für uns. Die Welt geht unter. Hilfe! Hilfe! Wir Mäzene stimmen zu. Ohne uns Manager. Kein Weltuntergang. Ist das klar? Ich erzähle vom Untergang der Welt. Hoffen wir, dass der Weltuntergang nicht stattfindet. Wenn das so einfach wäre. Hoffen wir nichts. Sollte ich sagen, ich berichte vom Untergang der Welt? Berichten ist gestattet. Vom Untergang berichten. Nüchtern und blind und hell wach gehalten vom Wechsel der Amphetamin-, Kokain-, Valium-Cocktails. Ohne Schlaf und ohne Nahrung. Eine unerschrockene Frau in der Strahlenweste von Kenzo. Eine Stimme für CBS mit einem dieser unbestechlichen Kameraaugen in der Faust, mit allen großen Gefühlen aus der großen Ferne, aus der von so einem Untergang berichtet werden muss. Sagen wir, grandiosen Untergang, der ans Herz greift, unsere Seelen ins Geschehen taucht? Wir haben keine Herzen. Wir haben keine Seelen. Ich kann nicht berichten. Ich bin die Erzählerin. Was tust du, Prophet? Ich ruhe mich aus. Wenigstens behauptest du nicht, du würdest nachdenken. Und wovon ruhst du dich aus? Lass mich in Frieden, Engel. Dazu bin ich nicht da. Ich hab dich nicht gerufen, Quälgeist, Nervensäge. Wie lange kennen wir uns? 3 Tage. Eine. Und 3 Nächte. Ewigkeit. Wenn es eine Ewigkeit gäbe. Warum lässt du mich wenigstens nicht in den Nächten allein? Ich bewache deinen Schlaf. Damit er nicht zu lange dauert. Wie kannst du ruhig da sitzen? Hörst du nichts mehr? Nichts. Kein Knacksen? Kein Ächzen? Kein Gestöhn? Ich will nichts mehr hören. Nicht einmal ein leises Knirschen? Nicht direkt. Nicht deutlich. Aber du hörst es. Diese Geräusche sind immer da. Knirschen, laute Wortfetzen, Geplapper, wie immer. Und die Gesichter? Welche Gesichter? Deine Gesichter von mutierenden Genen, Missgeburten, Hungersnöten, Leichenhaufen. Das sind keine Gesichter. Ich habe keine Gesichter mehr. Du bist ein Prophet. Sag, was du zu sagen hast. Weißt du, was meine lieben Mitmenschen machen, wenn ich ihnen sage, die Welt geht unter? Hackfleisch machen sie aus mir. Die wahre Tragödie. Eher sperren sie dich unauffällig in einem Irrenhaus ein. Hackfleisch oder Irrenhaus, ich halte meinen Mund. Und du willst ein Prophet sein. Ich bin der erste Prophet, der seinen Mund hält. Du siehst auch aus wie ein stinknormaler... No. Verzeihung. Ich meine, du behauptest ja auch, ein Engel zu sein. Keine Flügel, kein Heiligenschein, nichts. Ich sage, ich bin ein Prophet. Du sagst, du bist ein Engel. Wunderbar. Du bist ein Prophet. Und was für eine Art Engel bist du? Ich bin einer von den Kleinen. Lauft ihr alle in Lumpen und Fetzen rum? Wie wär's mit deinem frischen Hemd? Wenigstens den gröbsten Schmutz aus dem Gesicht. Müssen Haare so verfilzt sein? Schau lieber dich an, wenn du dich schon nicht riechen kannst. Löcher in der Hose, Flecken, Knöpfe ab. Bei mir ist das was anderes. Auch ein Prophet braucht ab und zu ein bisschen Geld, eine gültige Kreditkarte, von Essen und Trinken gar nicht zu reden. Gut. Ich besorge uns beiden neue Klamotten. Du kriegst zu essen und zu trinken, wenn du mit deinen Prophezeiungen anfängst. Selbst wenn sie mich nicht zu Hackfleisch verarbeiten, kein Mensch hört auf einen Propheten. Alle hören auf einen Propheten. Wenn er etwas taugt. Du kriegst, was du verlangt hast, wenn du anfängst. Sofort anfängst. Und wem soll ich prophezeien? Siehst du hier irgendein Aas, wenigstens eine räudige Katze, oder soll ich auf dieses Büschel Unkraut einreden? Silberdistel. Vielleicht sind ein paar Käfer drin in deiner Silberdistel oder eine Handvoll Läuse, die mir zuhören. Oder Steine. Steine sind genug da. Hören zumindest gut zu. Ja. Steine sind das ideale Publikum für einen Propheten. Ja. Du siehst, es ist unmöglich. Fang an, oh, das gibt nichts. Sprich zu den Steinen. Schrei sie an mit deinen Prophezeiungen. Auch sie werden untergehen. Brüll die Steine an. Ein wahnsinniger Engel. Genau das hat mir noch gefehlt. Untergangsmanagement sagt, der Weltuntergang findet statt. Dazu haben wir einen verrückten Propheten und einen verrückten Engel angeheuert. Wir verbitten uns die Bezeichnung Untergangsmanagement. Was wir gesagt haben, wissen wir wohl selbst am besten. Wir beobachten. Wir suchen. Wir entscheiden. entscheiden uns für die richtige. Ihr verschwendet Zeit. Ihr sagt, der Weltuntergang findet statt. Unsere schöne Erde soll nicht untergehen. Wozu bezahlen wir euch? Wenn wir sagen, der Weltuntergang findet statt, bedeutet das nicht, der Weltuntergang findet tatsächlich statt. Es bedeutet, wir haben den besten Spruch gefunden, auf den alle hören. Wir finden den richtigen für diesen Spruch. Der Prophet schweigt. Der Engel schweigt. Inzwischen knurrt der Magen. Der Prophet ist aufgestanden und schüttelt sich. Der Engel sieht nicht aus wie ein Engel, der Prophet sieht nicht aus wie ein Prophet. Zwei dürre Gestalten, abgerissen, Dreck in den Gesichtern. Lächerlich, kleiner Spinner, von wegen kleiner Engel. Ein kleiner Engel für einen kleinen Prophet, geschieht mir ganz recht. Mir kommen die Tränen. Ein Prophet, dem die Steine zuhören und ein Spinner, der behauptet, er sei ein kleiner Engel. Warum nicht? Meinetwegen, ist ja nicht von hier. Kann ihm doch egal sein, wer die Welt untergeht, ist doch nicht seine Welt. Fein raus mit seiner Ewigkeit. Du hast keine Ahnung, was du den Steinen sagen sollst? Seit du da bist, ich Flohstiche. Keine Ahnung? Natürlich habe ich eine Ahnung. Selbst für die Steine gäbe es eine Prophezeiung. Hört her, Steine! Ich verkünde euch das Ende. Lauter! Hört zu, ihr blöden, verstockten Steine. Ich sage euer Ende voraus. Zu Staub und Asche zerfallt ihr. Der Wind wird euch abschleifen, der Regen in euch eindringen, die Kälte wird eure Innereien zerquetschen, die Sonne sprengt euch auseinander, die Tritte der Lebewesen werden euch erschüttern, ihre Maschinen euch zermalmen, während ihr wartet ohne einen Begriff von Zeit. Ihr existiert nur einen Bruchteil einer Sekunde. Ihr strahlt und vergeht, während ihr wartet. Eure Atome werden aus der Bahn gerissen, die Kerne eurer Atome zerfetzt und von der Sonne verschmort, bevor auch sie zerfällt. Und der Rest eurer Strahlung verpufft in der sinnlosen Weite der Finsternis. Ihr hattet die wenigste Schuld, weil ihr die Schuld nur ertragen und getragen habt in eurem unmenschlichen Warten auf das Ende. Bist du zufrieden? Frag die Steine. Seid ihr zufrieden? Sie sind tief beeindruckt. Sie ändern ihr Leben. Ein Prophet, dem die Steine zuhören. Und ein Spinner, der behauptet, er sei ein kleiner Engel. Warum nicht? Meinetwegen. Ist ja nicht von hier. Kann ihm doch egal sein, wenn die Welt untergeht. Ist ja nicht seine Welt. Fein raus mit seiner Ewigkeit. Ihr habt ihn gefunden? Wie sieht er aus? Was sagt er? Woher kommt er? Bringt er die Rettung? Wie viel zahlt ihr ihm? Er ist unser Mann. So sieht es aus. Wir kriegen ihn für einen Apfel und ein Ei. Wir schlagen im richtigen Augenblick zu. Da quatscht einer mit Steinen, echten Steinen. Als Maulmann versteht nichts. Lass ihn doch mit den Steinen quatschen. Die Polizei Ambulanz. Ist schon unterwegs. Ist der betrunken, krank? Ich meine im Kopf. Haltet doch mal euer Maul. Was sagt er denn so zu den Steinen? Hey, sag doch mal was zu Schnauze. Uns. Der Krankenwagen ist da. Sieht eher nach Fernsehwagen aus. Fernsehen? Boah, vielleicht ein durchgeknallter Fernsehstar. Sag ich da doch. Kommen die größten Tragödien vor. Die Fernsehstars landen dauernd in der Klaps. Gebt ihm doch mal ein Mikro. Verstehen Sie was? Was gibt's da zu verstehen? Schnauze jetzt! Oh, der sieht gut aus, so viel ich sehen kann. Ungepflegt, alle beide. Wieso beide? Der eine quatscht, der andere steht daneben. Er sagt, die Welt geht unter. Wenn's weiter nichts ist. Seid ihr von allen guten Geistern verlassen? Diesen Irrsinnigen wollt ihr uns verkaufen? Dieser Wahnsinnige soll den Untergang der Welt aufhalten? Nur ein Wahnsinniger unternimmt den Versuch, den Weltuntergang aufzuhalten. Aber er redet zu Steinen! Wer mit Steinen redet, wagt sich auch zu den Menschen mit seiner Rede. Wir müssen unserem Mann nicht einmal sagen, was er sagen soll. Er hat die Testgruppe fasziniert. Wir sagen, der Mensch ist ein Stein. Unser Mann verkauft den Weltuntergang, weil er vom Untergang der Welt überzeugt ist. Euer Wort in Gottes Ohren. Sie haben keine Steine nach mir geworfen. Sie haben mich nicht geschlagen. Nicht einmal niedergeschrien haben sie mich. Ich sagte dir doch, sprich zu den Steinen. Du sagtest, schrei sie an. Sie hören nicht gut, aber sie haben Geduld beim Zuhören. Ich verstehe sie nicht. Aber die Zuhörer verstehen. Dafür verstehen sie dich nicht. Du verstehst dich selbst nicht. Übertreib nicht. Hast du den Hut rumgehen lassen? Einen so großen Erfolg hast du gehabt. Die Menschen haben mich nicht gesteinigt. Sie sind stehen geblieben. Manche haben zugehört. Es gibt zu essen und zu trinken. Es gibt sogar ein Hotelzimmer für die Nacht. Heiße Würstchen, Cola, Bier. Der heilige Mann redet wunderbar. Er redet und aus dem Bauch. Und er hat so recht. Alles es Große kommt aus dem Bauch. Man sagt, er ist nur Heuschrecken. Höchstens mal ein Glas Honig. Prost auf den Prediger. Das ist doch kein Prediger. Er beleidigt die Mann Politiker, Gottes. Die Kirche, die Professoren und die soziale Marktwirtschaft. Und das soll ein Mann Gottes sein? Kommt man an ihn ran? Schwierig, schwierig. Hat einen Leibwächter dabei. Und jedem legt der heilige Mann die Hand auf. Jedem, der sein Leben ändert, der den Müll trennt, keine Kinder mehr kriegt. Na, Vorsicht mit den Kindern. Fährt. Der Erdball platzt, hat er gesagt. Die Kinder kriegen drei Köpfe. Die Sterne fallen vom Himmel. So wild wird's nicht sein. Die Stimmung jedenfalls ist gut. Jedenfalls ein Mordserfolg. Der Mann hat Mut. Weiter so. Noch ein Bier? Seine Botschaft wirkt. Sie können uns und sich zu diesem Anfangserfolg gratulieren. Unsere Investitionen greifen. Ihr Manager verbratet unsere mehr als üppigen Spenden. Dieser Mann spricht nicht von Gott. Er verkündet mitnichten Gottes Wort. Das hinterlässt keinen guten Eindruck. Er ist nicht bibelfest. Besser, er plappert nicht über Gott. Dann gibt es auch keine Schwierigkeiten mit den... Mit den... Mit den... Mit den... Kirchen. Kirchen. Und wenn er in den Kirchen... Kirchen... auftritt? Das habt ihr doch vor. Dann kassieren wir. In der nächsten Woche werfen wir ein Video und eine CD auf den Markt. Der Bekanntheitsgrad des Predigers ist bereits auf dem Niveau des zweitbestverkauften Waschmittels. Wir könnten jetzt mit Aktien an die Börse. Gehen die Menschen in sich? Tun sie, was er sagt? Trennen sie den Müll? Benutzen sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Zeugen sie weniger Kinder? Die Leute sind aus dem Häuschen. Sie füllen die Säle. Die Tournee wird ein Erfolg. Die Tournee war erstklassig vorbereitet. Der Prophet kümmerte sich um nichts. Umso intensiver kümmert sich der Engel. Er sorgt für das Funktionieren der Technik, er schirmt den Propheten ab, benutzt die Kreditkarten, die Hotels werden immer komfortabler, er bewacht immer noch den Schlaf des Propheten. Etwas blauäugig benutzt er die Errungenschaften der Menschen. Der Prophet nimmt es mit den besten Unterhaltungskünstlern auf, jedenfalls mit seinen Einschaltquoten und den verkauften CDs. Der Absatz der Videos geht etwas schleppend, die Leute wollen ihn lieber live erleben. Unser Prophet hat sich verändert. Die Welt hat sich verändert. Ja! Ja! Ja, in die Gehirne der Menschen dringt das befruchtende Wort. Die Welt verändert sich nicht nur. Sie erstrahlt in neuem Glanz. Die Seelen werden heil. Die Körper meiden die Gifte und nehmen unsere gesunden Produkte zu sich. Die Lust am Wohlstand wächst. Der Tod erleidet eine Schlappe nach der anderen. Wir ahnen. Wir spüren. Wir fühlen wieder. Das prickelnde Leben in einer immerwährenden Gegenwart. Eins mit einer geheilten Natur. Lauscht den Steinen. Sie sprechen vom Untergang der Welt, wie der Prophet es verkündet. Hört auf die Steine. Der Weltuntergang findet statt. Aber die Welt geht nicht unter. Ja! Und so übergebe ich jetzt an unseren Reporter Heinz-Eduard Zöpfig. Ja, liebe Caroline Mauer-Blitzhaupt-Richtsdorfer, hier vor dem Portal der Kathedrale unserer lieben Frau von der Dornenkrone stehen wir, das Prophezien-Team und natürlich ihr Heinz-Eduard Zöpfig, zusammen mit den Zuhörern vor dem Riesenbildschirm. In der Kathedrale sind alle Sitzplätze und Stehplätze verteilt. Wir warten auf die Predigt des Propheten, wie sich der Mann nennt, der in wenigen Wochen wie ein Komet aufstieg und seine Bahn zieht durch unser Land. Von Minute zu Minute treffen immer mehr Leute auf dem Vorplatz der Kathedrale unserer lieben Frau von der Dornenkrone ein, liebe Caroline Mauer-Blitz-Habrichtsdorfer, einem Gotteshaus, in dem schon der heilige Augustinus, Abraham a Santa Clara und der heilige Papst aus Polen die Gefühle der Menschen berührten und möglicherweise sogar aufgerüttelt haben. In ihrer Zeit. Natürlich werden wir später versuchen, die eine oder andere Stimme oder Träne eines Prominenten einzufangen. Und wir sollten nicht vergessen, dass dieser Abend mit diesem Mann, der uns alle verändert hat und der uns weiter verändert, ermöglicht wird von der multinationalen Sponsorengruppe, die uns das wunderwirkende Heilmittel Prophezien Vielen Dank für Ihren Zwischenbericht, lieber Heinz-Eduard Zöpfig. Prophezien, liebe Caroline Mauer-Blitz-Habrechtsdorfer. Und vergessen Sie nicht, die EU-Gesundheitsminister erklären, Prophezien ist keine Droge. Soweit Heinz-Eduard Zöpfig vom Vorplatz der Kathedrale unserer lieben Frau von der Dornenkrone. Und nun zu einem anderen Thema, dem sogenannten Spermatod, den Ich bin müde, ich bin heiser, ich weiß nicht, was ich sagen soll, meine Stimme ist weg. Das höre ich. Ich bin nicht vorbereitet. Du bist seit deiner Geburt vorbereitet. Mein Kopf ist leer. Du bist leer. Genau, ich bin leer. Der Bus wartet. Du sagst selbst, ich bin leer. Sie hören mir zu, obwohl ich zu den Steinen spreche. Sie verstehen nichts. Steh auf, du bist süchtig geworden. Du brauchst den Zirkus, du brauchst die Kirche. Du hast dich ins schöne Leben verliebt, hm? Ist das ein Verbrechen? Du lebst das schöne Leben doch mit. Für mich ist euer Leben nicht schön. Aber es ist interessant manchmal. Du stirbst sehr schnell. Im Straßengraben wäre ich genauso schnell gestorben. Ein Prophet im Straßengraben, dem keiner zuhört. Du hast mich doch hinausgejagt. Aus deinem Grab. Wir müssen gehen. Ich bin ein Prophet, kapierst du das? Was du bist, weiß kein Mensch. Ich habe nichts anderes gelernt. Ich brauchte es nicht zu lernen. Es hätte nicht geschadet, etwas zu lernen. Halt mir die Störungen vom Leib. Bau mich auf. Gib mir Energie. Och. Aber nein, ausgerechnet du musst meine größte Störung sein. Ich habe Mühe, dir das Schlimmste vom Leib zu halten. Und von der Seele. Bei deinem Gehirn bin ich machtlos. Heb deinen faulen Arsch hoch, verdammt nochmal. Hört, hört. Der Engel ergrimmt. Der Engel flucht sogar. Glaubst du wenigstens an Gott? Ich bin noch unwissender als du. Ich bin verloren, wenn du dich verlierst. Ich bin ein Verlierer. Ich habe längst verloren. Ist es so? Sag nichts, ich weiß es. Denk nicht darüber nach. Sei ein Prophet. Für mich bin ich blind, für dich auch. Das weiß ich. Bin ich müde? Habe ich Angst? Habe ich immer noch diese Flohstiche? Es beunruhigt mich, wenn ich sie nicht mehr spüre. Du hast gelernt zu fragen. Gut, ich habe Flohstiche. Wir gehen zu Fuß. Oh. Prophet und Engel wurden von den Sicherheitskräften aufgehalten, bis ein Reporter sie erkannte. Ihre Kleidung war in Ordnung, aber sie waschen sich beide ungern. Als der Prophet im letzten Moment turmen wollte, hielt ihn der Engel am Rock fest, der zerriss, fiel zu Boden. Einige der Umstehenden zerfetzten den Rock in Stücke und besitzen ein, wer weiß, heiliges Souvenir. Ja, hier ist wieder Ihr Heinz-Eduard Zöpfig vom Prophezien-Team, liebe Caroline Mauer-Blitz-Habrechtsdorfer. Nach dem kleinen Missverständnis an der Absperrung, das wir klären konnten, ist der Prophet, wie sich der Prediger selbst nennt, vor dem Altar angekommen. Ohne Jacke, aber mit gefasstem Gesicht, das die Gefühle von Millionen fasziniert. Die japanische Sponsorengruppe hat es sich nicht nehmen lassen, einige der heiligen Steine aus der Nähe des berühmten Steingartens in Kyoto einzufliegen. Sie liegen vor den Altarstufen. Der Prophet spricht ja bekanntlich nur zu Steinen. Und wir vom Prophezien-Team sind rechtzeitig zur Stelle, um den Kanzler zu sehen. Der Arm in Arm mit dem Kapitän der Fußballnationalmannschaft nebst Gattinnen ihre Plätze ein. Also, die Herrschaften nehmen jetzt ihre Plätze ein. Direkt unter dem Bild der Gottesmutter. Einer Legende nach hatte ihr der kleine Jesus eine aus Hobelspänen und Dornenzweigen gebastelte Dornenkrone überreicht, die in dieser Kathedrale verehrt wird. Es geht los! Was? Sofort? 30 Sekunden. Und wir alle fühlen die heilige Stille, die einkehrt. Auch wir vom Prophezien-Team schweigen nun. Prophezien ist, wie Sie alle aus der Erklärung der EU-Gesundheitsminister wissen, keine Droge, sondern ein wundersames Heilungsmittel der Sponsorengruppe der neuen IG Farben, der amerikanischen, südamerikanischen, japanischen, koreanischen, südostasiatischen, eingeschlossen der chinesischen, vietnamesischen, ozeanischen... Die Steine hören mir zu. Die Steine hören auf den Propheten. Vergesst die Steine. Was ich euch sage, ist tausendmal gesagt. Tausendmal besser und tausendmal verlogener und tausendmal ist es die Wahrheit gewesen und tausendmal war es falsch. Ich habe zu den Steinen gesprochen und die Steine haben mir zugehört nach ihrer Art. Vergesst die Steine. Die Pflanzen haben mir zugehört und die Tiere nach ihrer Art. Vergesst sie. Ihr hört mir nicht zu nach eurer Art. Das ist gut, denn für euch gibt es keinen Himmel und keine Hölle. Die Wahrheit ist, ich bin verflucht. Alle Menschen sind verflucht und alles auf dieser Welt und die Welt ist verflucht. Wir sind verflucht, weil wir uns gegenseitig verfluchen. Ich verfluche euch und ihr verflucht mich. Ich habe mich lächerlich gemacht. Es versetzt euch in Entzücken, weil ich von der höchsten Stufe stürzen werde, auf die ihr mich hinaufgeschoben habt. Und ich habe mich hinaufschieben lassen, um zu stürzen und euch zu entzücken. Dafür habt ihr euer Geld ausgegeben. Ich stürze und verfluche euch und eure Brut, die ihr im Leib tragt oder außerhalb. Ich verfluche die Steine, weil sie euch nicht erschlagen haben. Die Pflanzen, weil sie euch nicht verstopfen und vergiften. Die Tiere, weil sie euch nicht fressen und ihr Leichengift zu träge ist, um euch hinzuraffen. Ich verfluche die Bakterien und Viren, weil sie euch nicht konsequent zersetzen. Ich verfluche die Atome, weil sie euch zusammenhalten, die Sterne, weil sie nicht auf euch herunterstürzen, die Sonne, weil sie euch nicht verbrennt. Ich verfluche die Finsternis, weil sie sich fürchtet vor der Menschenfinsternis. Ich verfluche euch, weil ihr euch noch nicht vertilgt habt. Aber ich rede zu Steinen. Vergesst die Steine. Ich sage euch voraus, was bereits vor eurer Zeugung feststeht. In eure Gesichter und Gehirne ist es eingeschrieben. Jeder von euch stirbt und jeder Tod ist grauenvoll. Alles, was ihr tut, ist tot. Ihr zeugt Tote, ihr tötet Tote und ihr seid Tote. Ihr lebt, denkt ihr, aber das Leben ist ein Irrsinn der Zeit, auf den ihr manisch reagiert, indem ihr tötet. Ich sage euch, alles Existierende ist ein Irrtum der Zeit. Die Zeit ist ein Irrtum und existiert nicht. Aber ich rede nur zu Steinen. Vergesst die Steine. Ihr findet das Leben schön, weil ihr das Grauen schön findet. Ihr findet die Welt schön, weil ihr die Finsternis schön findet. Ihr findet die Erde schön, weil ihr die Zerstörung schön findet. Ihr findet die Liebe schön, weil ihr den Mord schön findet. Ihr liebt nur den Tod, weil ihr nicht wahrhaben wollt, dass der Tod eure einzige Vorstellung von Ewigkeit ist. Wenn ihr schon nicht ewig leben könnt, weil ihr tot seid, möchtet ihr wenigstens ewig tot sein. Ihr lasst nicht einmal den Tod sterben. Bei jedem Tod schöpfen die übrig gebliebenen Menschen Atem. Die Menschen sind keine Pflanzenfresser und keine Aasfresser. Sie sind Todfresser. Ihr fresst den Tod. Ihr ernährt euch vom Tod. Vergiftet alles, aber vergesst nicht, euch zu vergiften. Schlagt alles tot, aber beeilt euch, damit ihr selbst an die Reihe kommt. Zeugt Leichenhaufen, aber vergesst nicht, euch selbst obendrauf zu legen. Verschwendet keine Zeit mit der Geburt eurer Brut. Baut Geburtsfabriken, aber pflanzt eurer Brut Gene ein, an denen sie grauenvoll verreckt. Ein einziges Glück allerdings habt ihr. Euch werden die Ohren abfaulen. Ihr werdet im Grauen ersticken. Das Grauen seid ihr. Ihr erstickt in der Finsternis. Ihr selbst seid die Finsternis. Ich habe nur eine einzige fürchterliche Drohung für euch. Der Weltuntergang findet nicht statt. Leckt mich alle am Arsch. Die Welt geht unter. Weil sie von allen zertrampelt wird. Wir waren betroffen. Aufgerüttelt. Hingerissen. Entzückt. Aber jetzt bringt er die Massen dazu, wieder auf unseren Seelen und auf unserer schönen Erde herumzutrampeln. Der Mann muss weg. Er zettelt uns ja den Weltuntergang an. Sie haben weder unseren Mann verstanden, noch uns und unsere Strategie. Es ist doch schön für euch Mäzene, wenn beim Mäzenatentum etwas herausspringt. Dieser Mann ist eine Goldgrube. Legt ihr ihn um, schaufelt ihr euer eigenes Grab. Wir haben Verträge. Wir haben den Mann im Griff. Wir haben den Weltuntergang im Griff. Zweitens. Die Wasser oder der Wal. Das war zu befürchten. Nach diesem Erfolg wird dem Propheten kein Sturz gestattet. Weder ein Sturz nach oben, noch einer nach unten. Der Erfolg war dem Propheten unheimlich. Erreicht hatte er, wie er glaubte, nichts. Er und der Engel meiden die großen Städte, sie fliehen in die Wüste. Es gibt genug neue Wüsten auf der Erde. Die Kopfgeldjäger wurden zurückgepfiffen. Das ahnte der Prophet jedoch nicht. Und der Engel hat immer noch unzureichende Kenntnisse über die Gepflogenheiten unter den Menschen. Es wurden ihnen einige Spitzenleute auf die Fährte gesetzt. Man hatte noch Pläne mit ihnen. Du sag's endlich. Es war schon ein bisschen dick. Von ihr war nicht die Rede. Und was hat dich verstört? Als Engel. Die abfaulenden Ohren, das war leicht übertrieben. Die Ohren der Menschen faulen ab, Regelung von Mutter Natur. Schau die Steine an, die sind schon so weit. Es wäre gut gewesen, wenigstens ein einziges Mal Gott zu erwähnen. Gibt es einen Gott? Ich weiß es nicht, und wenn du noch so oft fragst. Du bist ein Engel und weißt es nicht? Klingt nach Verzweiflung. Die Selbstmordrate unter den Engeln muss gewaltig sein. Wir kennen den Tod nicht. Glückwunsch zum ewigen Leben. Auch wir sterben. Es kam bisher noch nicht vor. Ich bin hungrig. Du nimmst menschliche Unsitten an. Wir haben nichts mehr. Du wirst der erste Engel sein, der sterben wird. Ich werde es nicht erleben, denn ich sterbe vorher an Durst. Ohne Wasser ist das üblich in der Wüste. Wasser habe ich dabei. Gib her! Was machst du? Nein! Warum kippst du es weg? Willst du deinen Urin trinken? Der Sand ist durstiger als wir. Solange noch ein Tropfen Wasser da ist, werde ich schwach. Ich will zuerst sterben. Dann kannst du dir immer noch Wasser besorgen. Flieg weg, lass mich allein. Trink dein Wasser. Vielleicht brauchst du gar keins. Du verwechselst mich mit einem Maikäfer. Ich kann ebenso wenig fliegen wie du. Ich bewege mich nur anders. Für uns gibt es mehrere Wirklichkeiten der Zeit. Die Zeit ist kein Irrtum? Für uns hat dieser Satz keinen Sinn. Warum lässt du mich nicht sterben? Du bist neugierig, Prophet, aber ungeübt im Fragen. Ihr seid die einzigen Wesen, die fragen können, aber ihr hasst die Fragen. Sei still. Ich komme nicht wie du aus der Zeit. Ich komme aus dem Irrtum, der ist älter als die Zeit und beständiger. Die Zeit ist ein Netz. Ihr irdischen Wesen hängt nur an einem einzigen Faden dieses Netzes, dessen Anfang und Ende dasselbe ist. Was für euch euer Zeitfaden ist, ist für uns das Netz der Zeit. Euer Gott ist ein Fadengott, der euch auf fatale Weise gleicht. Im Netz der Zeit gibt es keine Vorstellung von einem Gott. Wir wissen nicht, weshalb wir da sind. Wir wissen jedoch, dass wir aufhören, da zu sein. Wir kennen unsere Herkunft aus einem Feuer, aus dem die finsterste Finsternis besteht. Aber Wissen in eurem Sinn kennen wir nicht. Deshalb weiß ich auch nicht, weshalb ich auf eurem winzigen Faden gelandet bin, auf dem sich nur der kleinste Teil befindet, den ihr wahrnehmen könnt. Schlaf, Prophet. Dein Beruf besteht vor allem aus Schlafen. Ich hüte deinen Schlaf. Nacht fällt über die beiden ungleichen Wesen. Es wird kalt in der Wüste. Und die Morgendämmerung kündigt die Glut der Sonne an. Durst und Hunger und der Sonnenbrand vom Vortag an den ungeschützten Körperstellen vertreiben die Sehnsucht nach einem friedlichen Sterben. Das Meer ist zu Fuß zu erreichen, wenn man Meerwasser auch nicht trinken kann. Doch am Meer liegen Häuser, Hotels, Restaurants, wo Menschen essen und trinken und wohnen. Die Kreditkarten kannst du wegwerfen. Kein einziges Hotel? Mm-mm. Keine Kneipe? Nicht einmal einen Liegestuhl. Wir betteln. Bettler werden eingesperrt. Aber gefüttert. Du arbeitest wieder. Ich habe einen Beruf, du meinst als Hilfskellner. Du bist ein Prophet. Wieder den Steinen den Weltuntergang verkünden? Wieder alles von vorn? Dann bin ich lieber Hilfskellner, wäre auch für dich eine gute Erfahrung. Du kannst auch übers Wasser gehen. Höchstens mal 20 Meter. Dann mach bei 19 Schluss. Das hat nichts damit zu tun, dass ich Prophet bin. Da wäre ich mir nicht sicher. Es gibt Propheten, die übers Wasser gingen und damit die Aufmerksamkeit auf ihre Prophezeiungen zogen. Für einen unwissenden Engel weißt du aber gut Bescheid. Deine Gaben als Prophet sind nun einmal beschränkt. Du forderst ein Wunder, weiche Versucher, weiche Satanas. Wunder ist wohl etwas übertrieben. Du kannst eben nur zwei Dinge. Wenn du keine Lust hast zu prophezeien, gehst du eben übers Wasser. Vielleicht ist es dein Weg, als Prophet übers Wasser zu gehen. Meinetwegen 20 Meter weit. Am Strand gab es Menschen zu jeder Tageszeit. Die ersten beiden Male, als der Prophet übers Wasser ging, waren nicht besonders spektakulär. Das Wunder geschah zu nah am Strand und die Zuschauer vermuteten lediglich einen faulen Trick mit unbekannten Sandbänken, die den Propheten trugen. Es brachte kaum genug für eine Mahlzeit ein. Am dritten Tag hatte der Engel mit wahren Engelszungen auf den Besitzer einer Yacht eingeredet, um ihm und seinen gelangweilten Gästen das Schauspiel eines Laufs über das Wasser schmackhaft zu machen. Nach dem Frühstück des folgenden Morgens gab der Kapitän seinen Gästen die Attraktion bekannt. Von einem Wunder war nicht die Rede. Auch am Strand versammelten sich einige Neugierige, nicht wenige ausgestattet mit Feldstechern. Draußen lag das Meer glitzernd und glatt. Man legte die Richtung fest, in welcher der Prophet übers Wasser gehen sollte, nach Westen, wo die Sonne nicht blendete. Der Prophet stieg die Strickleiter hinunter, setzte den Fuß aufs Wasser und ging langsam und ruhig los. Nach etwa 10 Metern gab der Engel das Zeichen für die Rückkehr. Der Prophet ging weiter. Die Zuschauer glaubten nicht sofort, was dann geschah. Nicht, weil es niemand gesehen hatte, alle hatten es gesehen. Nicht, weil es zu schnell geschehen war, sondern weil es niemand erwartet hatte. Ein großes Maul tauchte vor dem Propheten aus dem Wasser auf, verschlang ihn und tauchte wieder zurück ins Meer. Niemand schrie. Einige sagten, er kann eben doch nicht übers Wasser gehen. Man ließ das Rettungsboot hinunter, besetzt mit besonders Mutigen oder Neugierigen. Der Engel stand am Bug. Die Yacht folgte dem Boot. Außer dem Engel traute sich niemand, ins Meer zu springen. 11 Minuten später traf die Küstenwache ein. Auch die Taucher fanden vom Propheten keine Spur. Schließlich gaben sich die Gäste damit zufrieden, dass der Prophet offenbar von einem großen Fisch gefressen worden war. Auch nach dem Tod des Propheten bestehen wir auf der Einhaltung der Verträge, um der Menschen willen und des Glücks auf dieser Erde zu leben. Niemand bricht die Verträge ungestraft. Auch nicht ein toter Prophet. Niemand geht ungestraft übers Wasser. Aber wer sagt Ihnen, liebe Mäzene, der Prophet sei tot? Habt ihr die Leiche? Wir brauchen keine Leiche. Wir haben Verträge. Auch mit euch. Drohen Sie uns nicht. Wir sind sehr empfindlich. Wir haben auch mit der Leiche des Propheten große Pläne. Lassen Sie die Leiche suchen. Die Leiche des Propheten ist gut für das noch größere Wunder seiner Auferstehung. Gibt es eine Auferstehung, kann man sogar den Untergang der Welt genießen. Mäzene, gebt die Gelder frei. Wir werfen unser Geld nicht für einen faulen Zauber zum Fenster hinaus. Wir denken an ein Wunder. Keinen Doppelgänger. Keine geschminkte Leiche. Entweder bekommt ihr eine Auferstehung oder ihr werdet eine Leichenfeier bekommen. Her mit der Fischleiche. Her mit der Leiche des Propheten. Fisch, gib den Propheten heraus. Ich bin kein Fisch. Es gibt keine Fische mehr. Schrei das Meer an! Wassertier, gib ihn heraus! Wenn ich ihn ausspucke, geht er zugrunde. Wer bist du, ein Menschenfresser? Ich brauche keinen Namen. Ich bin der Name. Die aus dem Wasser gegangen sind, sagen Wal. Ich komme nicht aus dem Wasser. Niemand geht ungestraft aus dem Wasser und niemand geht ungestraft aus dem Feuer, Engel. Dein Freund ist sicher in meinem Bauch. Er ist ein Prophet. Ich kenne den Fall. Ein Prophet war schon einmal in meinem Bauch. Der Prophet sagte, wenn du mich ausspuckst, gehen alle Wale zugrunde. Alle, außer dir. Ich sagte, dann spuck ich dich nie aus. Du wirst der Erste sein, Prophet, der zugrunde gehen wird. Der Prophet sagte, wenn du sterben willst. Ich sagte, ich will nicht sterben. Wenn du sterben willst, sagte der Prophet, musst du warten, bis dir wieder ein Prophet vors Maul kommt. Denn mich wirst du ausspucken, ob du willst oder nicht. Mir wäre es lieber, du würdest mich nicht ausspucken. Vergiss nicht, dir diesen Propheten zu schnappen. Es ist der letzte Prophet. Nach ihm kommt keiner mehr. Du wirst nicht sterben, solange du ihn nicht erwischt hast. Ich sagte, Prophet, ich will nicht sterben. Das wird dir nichts nützen, sagte der Prophet. Außerdem weißt du heute noch nicht, ob du nicht um deinen Tod bittest, nachdem alle Wale gestorben sind, außer dir. Wal, töte mich. Ich sagte, Prophet, ich muss nur warten, bis du von selber stirbst. Das Dumme ist nur, sagte der Prophet, dass ich ein Prophet bin und dir sage, du wirst mich nicht töten, obwohl ich dich anflehe, sondern ausspucken. Ich würde dich sogar anflehen, mir zu zeigen, wie ich mich in deinem stinkenden, scheußlichen Magen umbringen kann. Du wirst mich ausspucken, obwohl du nicht willst. Und du wirst alle Wale sterben sehen. Und du selber wirst nicht sterben. Und du wirst auf deinen Tod warten, Wal, bis du schwarz wirst wie das Meer. Wenn du mich nicht ausspuckst, geschieht dasselbe. Ich sagte, Prophet, so bist du unser Mörder. Nein, sagte der Prophet, ich gehöre aber zur Gattung eurer Mörder. Vielleicht bringst du mich jetzt um. Versuch es wenigstens. Diesmal, Engel, spucke ich den Propheten nicht aus, bevor er mir nicht den Tod vorhergesagt hat. Du dummes Tier! Ach, wozu schreie ich dich an? Er versteht dich überhaupt nicht. Der erste Prophet hat mit mir gesprochen. Spricht dein Prophet nicht mit mir, ist er kein Prophet. Du kannst ihn haben. Frag ihn. Ich habe nur zwei Fragen. Warum sind alle Wale zugrunde gegangen? Wal, spuck mich aus. Warum lebe ich noch? Spuck mich aus. Du willst nicht sterben? Nein. Dann bist du kein Prophet. Der Erste wollte sterben. Aber ich verstehe, was du sagst, und ich will nicht sterben. Warum sind alle Wale zugrunde gegangen? Alle. Außer mir. Woher soll ich das wissen? Spuck aus! Sterbe ich, wenn ich dich ausspucke? Du stirbst in jedem Fall. Ich verspreche es dir. Versprechen habe ich nicht verlangt. Du bist kein Prophet, obwohl du mich verstehst. Du sagst selbst, ich bin kein Prophet. Also lass mich entwischen, der Richtige kommt noch. Ich behalte dich, bis der Richtige kommt. Sagte der erste Prophet nicht, lass den Mann nicht entwischen, wenn du ihn geschnappt hast? Ich lasse dich nicht entwischen. Ich bin der Prophet, auf den du gewartet hast. Versprichst du mir den Tod? Ich kann nichts versprechen. Wenn du mich ausspuckst, kannst du endlich sterben. Der erste Prophet hat es gesagt. Sagst du es auch? Du wirst sterben. Der Tod stirbt nicht vor mir. Auch der Tod wird sterben. Er wird nach dir sterben. Ich glaube dir nicht, Prophet. Beim ersten Propheten hatte ich keine Wahl. Ich bekam einen Schluck auf und spie ihn aus. Diesmal habe ich eine Wahl. Du bleibst in meinem Bauch. Spuckst du mich aus, wenn ich deine Fragen beantworte? Ich spucke dich aus. Die Wale sind zugrunde gegangen, weil sie im Wasser geblieben sind. Jetzt ist es zu spät. Ihr schwimmt an den Strand, um zu sterben. Die Menschen lieben es, euch abzuschlachten. Die Menschen hassen alles, was sich gegen das Glück ihrer Hölle stemmt. Wer das Glück ihrer Hölle ausschlägt, den hassen sie. Du bist übrig geblieben, Wal, um mich zu strafen. Aber auch dafür ist es zu spät. Du kannst nicht strafen. Ich spucke dich aus, Prophet. Ich hoffe, du bist der letzte Mensch, den ich ausspucken muss. Ich sollte meinen Leib reinigen und dich ausscheißen wie einen Haufen Kot. Wenn ich sterbe, werdet ihr alle verrückt. Bisher hat unser Gesang viele eurer kranken Hirne heilen können. Das Meer trug unseren Gesang in eure Körper und in eure Träume. Sogar mein übrig gebliebener Gesang hat viele Verrückte geheilt. Aber ihr seid unheilbar. Als Mörder brütet ihr in euren Gehirnen immer wahnsinnigere Todesarten aus. Und eine besteht darin, die Wale abzuschlachten. Ohne unseren Gesang werdet ihr alle wahnsinnig. Werdet glücklich mit eurer Todesart. Genießt es, wahnsinnig zu werden. Ihr seid gefräßige Wesen. Auch euer Hirn ist ein Fresswerkzeug. Ihr fresst alles. Ihr fresst noch als Tote weiter. Ihr würdet die Engel fressen. Ihr würdet sogar Gott fressen, wenn ihr nur am Leben bleiben könnt. Im Zustand des Todes verharren nennt ihr Leben. Lebt weiter in eurem Todesglück, in eurem Mörderglück. Drittens. Der Prophet im Feuerofen. Weich fiel der Prophet in das salzige Wasser und schwamm ans Ufer. Er tat alles, um dem Engel davonzulaufen. Der Engel hielt sich von ihm fern. Der Prophet treibt sich herum, ohne Ziel, mit leerem Kopf wie viele andere. Hey, was stehst du denn hier rum und glotzt? Wartest du, bis ich im Hauptreffer lande? Ich schaue nicht dich an. Mich kann er ruhig anglotzen. Glotz mich halt an. Aber nicht, wenn ich verliere. Der hat auch schlechte Laune, wenn er gewinnt. Warum spielst du, wenn du verlierst? Ist das verboten? Und du, verlierst du auch? Manchmal. Meistens. Jetzt gewinne ich. Verlierst du oder gewinnst du lieber? Hör dir diesen Idioten an. Ja, lass ihn. Alle wollen gewinnen. Deshalb sind wir hier. Aber am Ende verliert ihr immer. Wenn du hier weiter rumquatschst, sicher. Also seid ihr hier, weil ihr verlieren wollt. Du verlierst wohl nie, Klugscheißer. Nicht, wenn ich gewinnen will. Du willst natürlich gerade jetzt nicht gewinnen, Klugscheißer. Dann lass uns wenigstens gut in Ruhe verlieren. Ich verliere mein Geld sowieso. Da, nimm's. Ich will dich verlieren sehen. Der Klugscheißer will dir nur das Geld abknöpfen. Oder eine neue Masche, dir an die Wäsche zu gehen. Glück als Verstand. Hey, da räumt die Kiste aus. Soll ich weiterspielen? Ich warne euch, es wird langweilig. Hey, aber das wird mir nie langweilig. Hier, Meister, mein Geld. Spiel bei mir weiter. 50-50. Nö, Pfoten weg. Der bleibt bei mir. Naja, das funktioniert vielleicht nur bei deiner Kiste. Ich gewinne an jeder Kiste. Sag mal, wie machst du das, ey? Ich gewinne heute, weil ich gewinnen will. Ich gewinne nur heute und nur hier. Vergiss nicht weiterzuspielen. Und morgen? Morgen verliere ich. Na dann los. Räum die Kiste aus. Und danach zu meiner, ja? Und warum verlierst du morgen? Ich verliere in jedem Fall. In keinem Spiel der Welt habe ich eine Gewinnchance, nicht einmal aus Zufall. Ich gewinne dieses Spiel nur, weil ich auch dieses Spiel schon vor langer Zeit verloren habe, bevor es dieses Spiel gab. Na, dann verlier weiter. Hauptsache, du hörst nicht auf zu spielen. Er räumt in einer ihrer Filialen die Automaten leer. Ihr lasst ihn unser Geld abräumen? Wir dachten, er sei tot. Er verliert kein einziges Mal. Keine Sorge, es sind nur Münzen. Für Mäzene ihres Kalibers nur Taschengeld. Kapieren Sie immer noch nicht? Unser Wunder! Wir brauchen ihn nicht auferstehen zu lassen. Stoppt diese Plünderei! Es verdirbt die guten Sitten. Vergesst das Kleingeld. Es gibt nur einen kleinen Schönheitsfehler. Das Wunder seiner Rettung, seiner Auferstehung, hat niemand gesehen. Wir brauchen aber ein Wunder, das alle Welt sieht. Deshalb bereiten wir ihm ein Inferno, aus dem kein Mensch entrinnen kann. Wir sorgen dafür, dass unser Prophet dieses Inferno wie ein Wunder überlebt. Dieser Mann geht nicht unter. Wie wir vorausgesagt haben. Er ist der richtige Mann für euren Weltuntergang. Unsere Geduld ist nicht unerschöpflich. Keine Panne diesmal und keine Toten. Die Menschen werden Hoffnung schöpfen, wenn einer das Inferno überlebt. Hierher, er verteilt das Geld. Bei dieser Glücksträhne werden Sie ihn bald auswerfen. Machen Sie doch ein bisschen Platz für die Kameras. Woher kommt denn diese Fernsehfritz? Ich kriege keine Luft. Passt auf die Fluchtwege auf. Ton ab, Kamera läuft. Was für Fluchtwege? Was für Fluchtwege? Meine Damen und Herren, liebe Gäste, bitte verlassen Sie umgehend den Saal. Was? Findet eine Feuerwehrübung statt. Aha, so ja, drehen Sie es also. Hat sich bald ausgewonnen. Ja, da haben Sie sich aber geschnitten. Nicht ohne die Moneten. Es stinkt nach Rauch. Halt doch die Kamera drauf. Los, wir hauen ab. Wir haben genug eingesammelt. Ja. Unsere Sicherheitskräfte haben die Anweisung, Sie hinauszuleiten. Nutzen Sie die zahlreichen Notausgänge. Ihre Gewinne werden Ihnen in unseren Büros erstattet. Es qualmt tatsächlich. Auf, ins Büro. Wir lassen uns noch mal kräftig ausbezahlen. Ja. Kameras, raus jetzt! Wir drehen draußen weiter. Feuer! Hilfe! Ich wusste, dieses Spiel werde ich verlieren. Nicht einmal ein Feuer kann ich voraussehen. Ich ende im Feuer, ich ende in der Hölle. Die Flammenwände sind undurchdringlich, die Münzen schmelzen. Ein Geldmünzenbrei kriecht auf mich zu, meine Kleider lösen sich in Asche auf. Die Haare schmoren ab, die Augenbrauen wimpern. Gleich werde ich mich in der Hitze auflösen, wie ein Gasball platzen. Ein schneller Tod. Ich atme Hitze, ich atme Feuer, das Feuer der Hölle. Ich bin in der Hölle, weiß es aber noch nicht. Ich werde viel Zeit haben, es herauszukriegen. Ein ergreifender Tod, der Tod des Propheten in der Spielhölle. Verschwinde. Du verbrennst mit mir in der Hölle. Spielhölle, eine Nummer kleiner. Du hast anscheinend große Sehnsucht nach der Hölle. Spürst du keine Hitze? Ich spüre die Hitze, das Feuer, es zerstört mich nicht. Einem Teufel macht das Feuer nichts aus. Er ist in der Hölle zu Hause, weiche Satanas. Glaubst du im Ernst, der Teufel flüchtet nach deinem albernen Spruch? Führe mich endlich in Versuchung, damit ich dich entlarve. Ich will wissen, ob ich in der Hölle bin. Von Gott weißt du nichts, aber an den Teufel glaubst du. Dich braucht niemand in Versuchung zu führen. Du bist träge, wehleidig mit deinen 2,5 prophetischen Gaben. Und trotzdem bist du ein Prophet. Die prophetische Zunft ist etwas heruntergekommen. Statt mich mit Gott zu unterhalten wie die alten Propheten, muss ich mich mit einem kleinen Engel herumschlagen, der leugnet, ein Teufel zu sein. Wenn du nicht der Satan bist, hol mich raus aus der Hitze. Du forderst wohl jeden auf, dir zu helfen. Das bisschen Hitze. Ich dachte, du hast den Wunsch, in der Hölle zu braten. Die Hölle ist mir lieber als diese Hitze. Ich platze vor Hitze. Es geht vorüber. Ich bin nicht in der Hölle? Ein vorsichtig gelegter Brand. Deine verbrannten Haare sind ein Unfall. Da bin ich beruhigt. Hast du den Brand gelegt, um mich wieder auf Vordermann zu bringen? Lösch das Feuer, sonst verglühe ich aus Versehen. Nein, das Feuer wird lang genug brennen, sodass kein Mensch es überleben kann. Aber du überlebst es. Du bist ja kein Mensch. Wir werden es beide überleben. Für dich ist es fast keine Strafe, nur eine Läuterung. Die Läuterung im Wasser hast du ja verschmäht, geschweige denn auf der Erde. Was für eine bescheuerte Läuterung. Dein Vorgänger Jonas war nicht viel besser. Propheten sind offenbar schwer von Begriff. Jonas war beleidigt, weil er nicht mit seiner Voraussage recht hatte. Er sagte den Bewohnern von Ninive den Untergang in 40 Tagen voraus. Nachdem diese ihr gottloses Treiben aufgegeben hatten, verschonte sie Gott und der Prophet war blamiert. Er hatte mehr Erfolg wie du. Hätte aber lieber recht gehabt und die 120.000 Bewohner Ninives über die Klinge springen lassen. Jonas hatte recht. Er war nur so blöd, es zu sehen. Propheten sehen die Zukunft, nicht die Gegenwart. Du sagst den Untergang der Welt voraus. Aber der Weltuntergang findet nicht statt. Maß dir keine prophetische Gabe an, Engel. Du bist beleidigt wie Jonas. Die Berufskrankheit der Propheten. Es ist nicht die einzige. Immerhin bin ich nicht mehr der Satan, danke. Wenn das Feuer niedergebrannt ist, warten nicht Tod und Hölle da draußen, sondern die Kameras, um deine Auferstehung zu feiern. Ein neues Wunder. Du steigerst dich. Hol mich aus dem Feuer, schmuggel mich an den Kameras vorbei. Prophet, du weichst der Hölle aus. Die Filiale brennt. Und unser Mann mitten in den Flammen. Die Absperrungen halten kaum die Massen ab. Die Kameras sind postiert, die Sendezeiten gemietet. Alle warten auf das Wunder der Auferstehung. Eure Begeisterung überzeugt uns nicht. Ihr Manager haftet für die Verluste. Unsere Pyrotechniker haben das Feuer gelegt. Tausende werden Zeugen des Wunders. Nur ein Verrückter stürzte sich in die Flammen. Er kommt nicht weit in dieser Glut, haben uns die Pyrotechniker versichert. Hauptsache, der Prophet entkommt dem Inferno. Verliert nicht das Ziel aus den Augen, Manager. Den Weltuntergang. Ihr kriegt euren Weltuntergang. Verwirrt uns nicht mit eurer Strategie. Wie soll eine Feuerleiche den Untergang der Welt aufhalten? Es wird keine Leiche geben. Es wird keine Leiche gebraucht. Der Prophet überlebte das mörderische Wasser, den gefräßigen Wal. Unser Prophet überlebt auch die Feuerhölle. Der Feuerprophet kann sagen, was er will. Seine Botschaft wird lauten: Ich, der Feuerprophet, habe die Feuerhölle überlebt. Wir überleben sogar den Untergang der Welt. Die Erde wird blühen. Das Leben ist ein Glück auf dieser Welt. Der Engel schleppte den ohnmächtigen, angesenkten Propheten aus dem Feuerofen, aus brennenden Trümmern, durch die Giftgase der Teppiche und Möbel und Blumengewinde aus Kunststoff, durch die Lava der geschmolzenen einarmigen Banditen und über den glühenden Brei aus flüssigen Münzen an die Luft. Nicht ins Freie. Dort wartete das Publikum auf das angekündigte Wunder. Niemand sah, wie die beiden entkamen. Viertens. O Himmel, brich! Manager! Eure großartige Strategie. Eure fantastischen Pyrotechniker. Der gesunde Menschenverstand sagt, ein Mensch verbrennt im Feuer. Dazu braucht man kein Prophet zu sein. Langsam, großzügige Mäzene. Sie kennen noch nicht die neue Entwicklung der Dinge. Schauen Sie auf die Bildschirme. Hören Sie den Jubel. Hört, was Sie rufen. Preist das Wunder der Auferstehung. Preist die Rettung aus dem Weltenbrand. Preist das Wunder der Himmelfahrt. Auf und nieder, auf und nieder. Wunder gibt es immer wieder. Habt ihr die Himmelfahrt des Propheten gesehen? Ja, wir haben gesehen, wie der Prophet gen Himmel fuhr. Auf und nieder, auf und nieder. Wunder gibt es immer wieder. Bin für die Rettung der Regenwälder. Es ist nicht zu spät. Spendet für die Rettung der Riesenschildkröten. Die vollautomatische Müllverwertung. Wir wären alle schön verrückt, wenn uns der Untergang der Welt nicht glückt. Da gibt es einen großen Knall. Boom. Auf unserem gemütlichen Erdenball. Was sagte uns noch der Prophet? Wenn die Welt schon untergeht, kommt alle Buß und Reue zu spät. Hey! Prophezien. Vor allen Mahlzeiten. Mit Prophezien kommen wir alle in den Himmel. Wir kommen alle in den Himmel. Wahrlich ein rauschendes Fest. Die Brandblasen des Propheten verschwanden, seine Haare wuchsen nach. Zusammen mit dem Engel begab er sich wieder auf die Wanderschaft. Untergangsgesindel. Todessüchtige Leichenbrut. Radioaktiv verseuchte Kadaver. Giftfresser, Prophetenfresser, Schnapsleichen. Verreckt alle an eurer glücklichen Welt. Engel, sprich mit mir. Ich habe es nochmal versucht. Ich werde heiser, ich verliere die Stimme. Erfüll mir eine Bitte, Engel. Nimm mich mit. Nimm mich mit und lass mich liegen. Ich habe mich ein Leben lang geirrt. Ich wollte untergehen. Ich bin längst untergegangen. Der Weltuntergang findet nicht statt, weil er längst stattgefunden hat. Ich bin mit der Welt untergegangen vor langer Zeit, deshalb weiß ich es. Das ist mein ganzes Geheimnis. Das ist es, weshalb ich Prophet bin. Ich sage nur, woran ich gestorben bin. Ich sage nicht die Zukunft voraus. Ich sage in Wahrheit die Vergangenheit voraus. Der Gesang des Wals fehlt mir. Das große Tier fehlt mir. Ich würde ihn anflehen, mich nicht auszuspucken. Ich würde mich an seinen Gedärmen festkrallen, um seinen Gesang zu hören. Prophet, ich kann dir nicht mehr helfen. Ich weiß nicht einmal, wo meine Welt ist. Ich habe vergessen, wie meine Welt war. Nimmst du mich mit, wenn du sie findest? Ja. Und trotzdem? Trotzdem? Ich hätte in jedem Fall gesprochen, auch wenn es sinnlos war. Ich wusste, es würde umsonst sein, was ich sage. Du hättest gesprochen, auch ohne mein Drängen? Du hättest gesagt, die Welt geht unter? Auch ohne dich, Engel. Weißt du, warum ich gesprochen hätte? Engel, die Wahrheit ist, ich kann einfach mein Maul nicht halten. Dann mach dein Maul auf. Glücklicher Helmut Kohl. Glücklicher Dieter Thomas Heck. Glücklicher Kardinal Ratzinger. Glückliche Beate Uhse. Glücklicher Wolfgang Bötsch. Glücklicher Karl Lagerfeld. Glücklicher Egon Krenz. Glücklicher Thomas Gottschalk. Glücklicher Lüpertz. Glücklicher Michael Schumacher. Glückliche Rita Süßmuth, glücklicher Roberto Blanco, glücklicher Hilmar Hoffmann, glücklicher Esther Villar, glücklicher Gunther Sachs, glücklicher Gerhard Schröder, glücklicher Hera Lindt, glücklicher Sylvester Stallone, glücklicher Gregor Gysi, glücklicher Rosamunde Pilcher, glücklicher Otto Schenk, glücklicher Bill Gates, glücklicher Hans Filbinger, glücklicher Richard von Weizsäcker, glücklicher Luciano Pavarotti, glücklicher Boris Becker, glücklicher Paula Wesseli, glücklicher Dieter Stolpe, glücklicher Helmut Dober, glücklicher Gabriele Henkel, glücklicher Edmund Stoiber, glücklicher Julio Iglesias, glücklicher Wolfgang Wagner, glücklicher Frank Sinatra, glücklicher Theo Weigel, glücklicher Dieter Bohlen, glücklicher Franz Beckenbauer, glücklicher Michael Douglas, glücklicher Angela Merkel, glücklicher Jacques Chirac, glücklicher James Blas, glücklicher Hubert Border, glücklicher Henry Maske, glücklicher Jester Gordon, glücklicher Joschka Fischer, glücklicher Heinz Konzern, glücklicher Manfred Kiel, glücklicher Christus Franz. Die Welt geht unter, aber der Weltuntergang findet nicht statt. Damit können wir leben. Damit können wir leben. Damit können wir leben. Damit können wir leben. Sie hörten? Der Weltuntergang findet nicht statt. Hörspiel von Ria Endres. Der Prophet Ulrich Pleitgen. Der Engel Ulrike Krumbiegel. Der Wal, Traugott Bure. Die Erzählerin, Hille Darjes. Die Stimmen, Verena von Beer, Marc-Oliver Bögel, Lutz Herkenrath, Christian Körner, Bodo Primus, Dorothee Reitze, Tatja Seibt und Rolf Schult. Ton Daniel Sänger, Schnitt Regina Kraus, Regieassistenz Susanne Piesker. Musik Herbert Joos und Joe Keunzer. Regie Hans-Gerd Krogmann. Produktion Südwestfunk 1997. Dramaturgie Klaus Schmitz. Nächsten Sonntag bringen wir hier in SWR 2 um 18.20 Uhr Der veruntreute Himmel nach dem gleichnamigen Roman von Franz Werfel. Nach einem anstrengenden Tag schnell auf andere Gedanken kommen. Mit der ARD Audiothek. In dieser Smartphone-App entdecken Sie die Höhepunkte aus allen öffentlich-rechtlichen Radioprogrammen. Wann immer Sie wollen, eine große Auswahl an spannenden Hörspielen, Reiseberichten oder interessanten Features. Auf einer Skala aus 5 Smileys soll ich täglich meine Stimmung bewerten. Am besten 3-mal am Tag. Es geht dabei darum, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz einen mobilen Alltagsassistenten zu entwickeln. Jederzeit das Beste hören. Dauerhaft kostenlos und ohne Anmeldung. Die ARD Audiothek. Jetzt runterladen in Ihrem App Store.